wie der Jesuit selbst durch die Ordenserziehung ungeeignet gemacht wird, starkes Werkzeug für bleibende individuelle Wirkung zu sein, so überträgt er die Ungeeignetheit, wenn auch nicht in so intensiver Weise, auf alle, die seinem Einflusse unterstehen, auf alle, die er erzieht. Auch sie werden mehr oder weniger in ihrer Persönlichkeit geschädigt, verlieren einen Gutteil ihrer Selbstständigkeit und Entschließungskraft. Die vielen Tausende, die in allen Ständen und Berufen dem Jesuitenorden anhangen, sind zwar gefügige Werkzeuge in seiner Hand, aber es fehlt ihnen eben deshalb, was Voraussetzung großer und nachhaltiger Erfolge ist, Initiative und Selbstständigkeit. Unleugbar liegt also hier die Schwäche des Ordens und sie tritt im notorischen Mangel dauernder Erfolge trotz günstigster Gelegenheiten in der Ordensgeschichte offen zutage. Aber hier liegt auch die Stärke des Jesuitenordens. Seine Erziehung bewirkt eine Gleichartigkeit der Mitglieder, eine Gleichmäßigkeit ihrer Betätigung, die unübertroffen ist und welche die Gewähr für diejenigen Erfolge, die zu erreichen ihm wegen seiner maschinell schablonenhaften Eigenart überhaupt möglich ist, in sich trägt. Überall hin rollt die Kugel, in jede Ecke und in jedes Eckchen schmiegt sich der willenlose, blind gehorchende Jesuit. Ohne Schwierigkeit wechselt er Stellung auf Stellung und bringt für alle Stellungen die gleiche anerzogene, aber oberflächliche Geschicklichkeit mit. Schon öfter habe ich von Jesuitenmasse gesprochen, hier ist sie. Die Menschen mit ihrer individuellen Verschiedenartigkeit sind verschwunden. Ein leicht bewegliches Heer, Bataillone in Reih und Glied mit gleichem Schritt treten an ihre Stelle. Jesuitenmasse, das heißt, durch ein Wort zu lenkende Kolonnen, sind auch außerhalb des Ordens stehenden, seiner Leitung sich anvertrauenden. So durchsetzt Jesuitenmasse die ganze Welt, jung und alt, Mann und Frau, eingegliedert in zahllose Kongregationen bilden sie. Dass hier Stärke liegt, trotz der nach anderer Richtung hin damit verbundenen Schwäche, ist klar. Ja, die Stärke ist bei weitem größer als die Schwäche. Denn dauernde Gewaltherrschaften und Gewalteindrücke verträgt die Menschheit nicht. Die Regel ist für sie der Alltag, beherrscht von ebenmäßig wirkenden kleinen Ereignissen und Eindrücken. Wer es versteht, die Menschen still und ruhig zu führen, sie zu gängeln, ohne dass sie es merken, ist mehr ihr Herr als der umwälzende Kriegs- oder Staatsmann. Damit sind wir vor die Frage gestellt, ist der Jesuitenorden gefährlich und in welchem Maße? Meine Antwort lautet, der Jesuitenorden ist für den Einzelmenschen, für den Staat und Religion, mit Absicht sage ich nicht Kirche, denn für die Kirche ist er nicht nur nicht schädlich, sondern sehr nützlich, eine der gefährlichsten Einrichtungen, die es jemals gegeben hat. Denn er zerstört das Wertvollste im Menschen, seine sittliche und intellektuelle Selbstständigkeit. Das brauche ich nach dem, was ich schon ausgeführt habe, nicht weiter auseinanderzusetzen. In dieser Unselbstständigkeitmachung liegt auch die wahrer Religion und echtem Christentum vom Jesuitismus drohende Gefahr. Was der römischen Kirche überhaupt zum Vorwurf gemacht werden muss, dass sie zwischen Gott und den Menschen ihre amtierenden hierarchischen Personen, ihre Sakramente, Sakramentalien und Zeremonien schiebt, dass sie die religiöse Bevormundung zum Dogma erhoben hat, kurz, dass sie den freien Verkehr zwischen Mensch und Gott nach Möglichkeit zu hindern sucht, dieser schwerste aller religiösen Vorwürfe trifft das jesuitische System in verstärkter Form. Der Jesuit und der jesuitisch Geleitete sind in Wahrheit Sklaven, die dem Überweltlichen und Gott nur so nahen, das heißt Religion, nur so betätigen dürfen, wie die Ordensfrömmigkeit und die Ordensaskese es gestatten. Auch des letzten Restes religiöser Freiheit müssen sie sich begeben. Sie müssen bis ins innerste Mark ihrer Seele hinein nicht Gott, sondern ihrem Ordensoberen offenstehen und ihm allein zugänglich sein. Auch das bedarf nach den eingehenden Ausführungen im dritten Kapitel des ersten Buches keines weiteren Beweises. Und die Gefährlichkeit des Jesuitenordens für den Staat, sie ist vielgestaltig und intensiv. Vor allem ist da an das staatsrechtliche Grunddogma des Jesuitenordens zu erinnern. Völlige Abhängigkeit des Staates von der Kirche, seine Verpflichtung, sich und sein Leben nach den Kirchengesetzen zu gestalten. Oben habe ich darüber Jesuitenautoritäten an ihrer Spitze den gegenwärtigen Ordensgeneral selbst zu Worte kommen lassen. Wir haben dort gesehen, dass selbst die Folgerung aus dem Grunddogma gezogen wird, es sei erlaubt und verdienstlich, Staatsgesetze, die den Kirchengesetzen nicht entsprechen, zu übertreten und sich bei gerichtlicher Bestrafung wegen solcher Übertretung an Staatskassen schadlos zu halten. Ja, selbst aktiver Widerstand gegen staatliche Exekutivbeamte wird dort gestattet. Und das Bemerkenswerte? Die Staatsgefährlichkeit solcher Lehren, grell beleuchtende dabei ist, dass sie in Büchern aufgestellt werden, die ausgesprochenermaßen der Unterweisung für die Beichtstuhlpraxis dienen, dass ihr lautester Verkünder gerade der deutsche Jesuit Lehmkuhl ist, der politisch-theologische Berater des Zentrums, gibt ihnen für Deutschland erhöhte Bedeutung.